Betrug. Dieser auch perverse Hang zu den Sachen der Toten, Brockenhäuser, Flohmärkte, Dachböden. Nachdem das Ghetto von Kowno geräumt worden war, die Bewohner ins KZ transportiert, sagte am Ende der Aktion der leitende Oberscharführer zu seinen Untergebenen: »Nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt.« Da hat sich unsere schöne Nachbarin, so nannten wir sie, die als Nachrichtenhelferin für ihn gearbeitet hatte, zum Andenken einen Kupferkrug mitgenommen und daheim auf ihre Kommode gestellt. Von dessen Herkunft hat sie mir freimütig, ja stolz, berichtet. Sie galt im Dorf als kultiviert, liebte klassische Musik, nahm mich mit zu Sonntagskonzerten ins Schloss Richemont bei Braunschweig. Mein Entsetzen über den Krug und seine Vergangenheit glich dem über eine ausgebreitete leere Kalbshaut auf dem Hof des Schlachterladens in Remlingen. Beides ereignete sich etwa zur selben Zeit. Ich war 13 oder 14 Jahre alt. Seitdem gibt es neben der Faszination, der Liebe zu alten Sachen auch einen Ekel und einen Hass auf die, die unbeschadet alles überleben, gleichgültig, oft ohne eine Spur, ohne einen Hauch ihrer einstigen Besitzer sehen zu lassen. Ernst hat einen ganzen Berg voller Kleider von Esther auf dem Estrich gelagert, den ich ansehen muss. Nicht darauf hin, ob ich etwas gebrauchen kann, sondern ob ich es ertrage, dass jemand anderes es trägt. Einmal hat Ernst zu seinem Schrecken eine Frau in der New Yorker U-Bahn gesehen, die die gleiche Jacke trug, in der Esther kremiert wurde. Ich hatte ihr die aus einem Thrift-Shop mitgebracht und Esther hat sie nur bei festlichen Gelegenheiten getragen. Sachen, Sachen. Was ist ein Messi? Seine, ihre Obsession gerät außer Kontrolle. Er, sie, hängt sich an die falschen Sachen.